1 Live Infos mit Anna Driftmeier um 8 Uhr. Laschet findet Diesel am besten fürs Klima. Feuerwehr in Düsseldorf löscht Brand in Tiefgarage und das Wetter wird oft ganz schön heute. Der Diesel ist die Automobiltechnik, die am meisten CO2 senkt. NRW-Ministerpräsident Laschet hat sich gegen die Abschaffung von Dieselautos ausgesprochen. Er sagte im WDR, wenn jetzt alle auf Benziner umsteigen würden, dann sei das schädlich fürs Klima. Stattdessen setzt Laschet auf Nachrüstungen von Dieselautos. Mehr dazu von Wolfgang Luck. Laschet geht damit auf die Linie, die auch die Bundesregierung vertritt. Vorsichtige Kritik an der Autoindustrie, ja, aber bitte keine radikalen Lösungen. Doch selbst wenn alle Diesel von der Straße kämen, wäre das Problem nicht gelöst, denn Autos mit normalen Motoren stoßen viel Kohlendioxid aus. Die britische Regierung plant deshalb ab 2040 nur noch Elektroautos zuzulassen. Bundeswirtschaftsministerin Zypris hält fixe Termine dagegen für falsch. Sie sieht 1 Million Arbeitsplätze in der deutschen Autoindustrie in Gefahr. Messerangriff. In Hamburg versuchen Staatsanwaltschaft und Polizei weiter, die Hintergründe des Attentats aufzuklären. Innensenator Grote sagte, dass jetzt vor allem geklärt werden muss, ob die Behörden Hinweise auf den mutmaßlichen Täter ernst genug genommen haben. Gegen den 26-Jährigen wurde gestern Abend Haftbefehl erlassen, wegen des Verdachts auf Mord und fünffachen versuchten Mord. Menschenschmuggel. In Nordfrankreich sind in einem Kühllaster 26 Flüchtlinge entdeckt worden. Der Laster war in einem Fährhafen abgestellt. Offenbar wollten die Menschen über den Ärmelkanal nach Großbritannien kommen. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes alarmierten die Rettungskräfte. Einige der Flüchtlinge wurden mit Unterkühlung ins Krankenhaus gebracht. Parkhausbrand. In Düsseldorf hat es heute Nacht in einer Tiefgarage gebrannt. 4 Autos wurden zerstört, verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen durch Lüftungsschächte aufs ganze Haus übergreifen. Danach kam stundenlang ein Lüfter zum Einsatz wegen giftiger Dämpfe. Die Kriminalpolizei versucht jetzt herauszufinden, ob der Brand in der Tiefgarage in Düsseldorf absichtlich gelegt wurde. 1 Live. Sektorwetter. Der Tag startet zum Teil grau, vereinzelt auch mit Schauern und Gewittern. Ab dem Vormittag wird es aber überall schöner und es lässt sich oft die Sonne sehen. Gegen Abend können dann aus Richtung Westen neue Schauer kommen. Es wird einigermaßen warm heute. In Kleve bis 23 Grad, in Herten und Mönchengladbach 25, Minden und Kerpen kommen auf 26 Grad. Stauschau. Alle Straßen sind weiterhin frei. 1 Live. Mit Maike Greine. Am Sonntagmorgen, guten Morgen, Sektor. Es ist kurz nach 8 und gleich haben wir für euch hier einen O-Ton-Charts-Spezial. I'm trying to put you in the worst mood. P1 cleaner than your church shoes. Really point to just to hurt you. Kill any pain. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Every day a nigga try to test me. Every day a nigga try to end me. Pull off in that roadster. King, that's a far cry. I come alive in the fall time. The competition, I don't really listen. I'm in the blue moon, sun bumping new edition. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table, come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, like to get any lane. Switch on my car if I kill any pain. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. a nigga bracket. Legend of the fall, took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraith of Khan. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cars. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch out my side, I like to get any lane. I switch out my core if I kill any pain. Look what you done. Not gonna last. I'm really stupid. I'm burning up. I'm going down. I'm in it bad. Don't even ask. When I find myself in the middle. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. I'm really sorry. Sorry I dragged you into this. I overthink. That's all it is. It's gonna be okay. Robin Schulz und James Blunt mit Okay in 1 Live. O-Ton Charts Spezial. Langweilt mich, langweilt mich. Nur in 1 Live. Ja, Leute, wir haben hier heute Morgen richtig was zu feiern. Ich wollte eigentlich noch mal einen anderen Knopf drücken. Ach, komm, wir haben Zeit, oder? Machen wir das noch mal so. 1 Live. Rock you, baby. O-Ton Charts Spezial. bin auch noch nicht richtig wach, aber dafür haben wir was zu feiern. Denn morgen feiert die Welt lautstark den Tag der ungewöhnlichen Instrumente. Weil Gitarre, Klavier und Geige kann ja jeder. Aber es geht auch einfach mal um Nischeninstrument. Wir helfen da sehr gerne, denn auch in den 1Live-O-Ton-Charts hatten wir natürlich schon so manche ungewöhnliche Musizierapparate rumstehen. Und hier sind drei besonders seltsame. Platz 3. Also ein besonders faszinierendes, ungewöhnliches Instrument ist das sagenumwobene Midwinterhorn. Und es hat zudem einen attraktiven Nebeneffekt, denn wenn ihr das Midwinterhorn blasen könnt, dann bleibt ihr auf jeden Fall nicht besonders lange allein. Das Midwinterhorn kennt Marie schon seit ihrer Kindheit, entdeckte es aber vor 17 Jahren bei einem Besuch in Holland neu. Ab da war sie vom Midwinterhornfieber besessen. Ich war oft alleine hier auf dem Turm, weil ich niemanden hatte. Mein Mann hat mich begleitet und hab dann geblasen. Und dann hatte ich zwei Sangesbrüder aus Enschede, die haben mir manchmal geholfen. So, und dann kamen nach und nach die Herren dazu und heute haben wir eine ganz tolle Gruppe. Klasse. Platz 2. Manche Menschen hingegen nutzen ganz einfach ihren eigenen Körper als Instrument, um ihm die unterschiedlichsten Klänge zu entlocken. Und dann kann sich dann auch schon mal das Ganze sehr ungewöhnlich anhören. Was macht ihr denn für Sachen hier mit eurem Zelt? Wir sind Stimmschamanen. Ich stelle eine Frage und glaub es kaum. Ich bekomme eine Antwort vom alten Baum. Den Beat werden wir nie vergessen, oder? Platz 1. Das wohl unbestritten berühmteste ungewöhnliche Instrument ist die Vuvuzela. Ihr erinnert euch alle, Fußball-WM 2010 in Südafrika. Da gab es auf einmal diese seltsame Plastiktröte überall zu kaufen und wir wurden davon magisch eingelullt. Und deshalb brauche ich mal eure Vuvuzela-Power für die deutsche Mannschaft. Los, feuert sie an mit der Vuvuzela! O-Ton-Charts Spezial. Langweilt mich, langweilt mich. Nur in 1Live. Where you layin'? Don't make a sound. Live mit Maike Greine. In the faded light, you touch my body. I can feel your hands on my skin. Think you got me right where you want me. But you're just in my way. I came to party on my own. Don't need nobody in my soul. I get down to the beat, I lose control. Zeit. Vor 32 Jahren, als Mama schwanger war, sie schreit, denn ich komme. Ich war so süß ohne die Haare am Sack, aber die wachsen schon noch, warte mal ab. Ich bin im Osten aufgewachsen, bis ich 9 war. Orangenes Licht und graue Häuser, dann der Aufbruch ins Neuland. An der Entscheidung kann ich nicht nur Gutes lassen, denn es war nicht immer einfach für uns drei hier Fuß zu fassen. Aber alles hat sich ebenso ergeben und mein Vater, über den will ich nicht reden, ich erwarte nichts mehr. Ich wollte keinem glauben, traute nur ein paar Gesichtern. Nachts draußen, die Augen kannten nur Straßenlichter. Konserviert und archiviert, ich hab's gespeichert. Paraffiert und nummeriert, damit ich's leicht hab. Wenn die Erinnerung auch langsam verschwindet, weiß ich immerhin genau, wo man sie findet. In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf bewahr ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, damals als ich jung und wild war im Block. Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf. In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf bewahr ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, als wir das erste Mal gechillt haben im Block. Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf. Damals auf dem Hof mit Bobby und so. Dieses Rap-Ding, unser neues Hobby und so. Und dieses Gras-Ding, 2 Gramm auf Kommi und so. Wir haben geträumt, wir wären ein Promi und so. Ich zog die Jordans mit den Löchern an und dann eine Runde Basketball. In der Raucherecke stand Jamal am Abfall. Ob wir Spaß hatten damals? Rate mal. Aber die Schulwand haben wir nicht nur zum Spaß bemalt. Uni passte nicht in meine Welt, nicht mal ein Halbsemester. Wir brauchten Geld, wir waren Rebellen, wir wussten alles besser. Wir haben rumgehangen und Mucke gemacht. Das Mikrofon im Kleiderschrank, wir haben gewusst, dass es klappt. Und jetzt ist es konserviert und archiviert, ich hab's gespeichert. Paraffiert und nummeriert, damit ich's leicht hab. Wenn die Erinnerung auch langsam verschwindet, weiß ich immerhin genau, wo man sie findet. In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf bewahr ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, damals als ich jung und wild war im Block. Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf. In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf bewahr ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, als wir das erste Mal gechillt haben im Block. Bewahr mir diese Bilder im Kopf. In meinem schwarzen Fotoalbum mit dem silbernen Knopf sind viele Bilder von einem Typen mit einem silbernen Kopf. Und viele Bilder von guten Freunden und Freunden, die Feinde wurden. Von Autos mit 1000 PS und Bräuten mit geilen Kurven. Von Partys, von Konzerten, von den Brüchen, von den Ärzten, von den Zeugnissen, dem letzten bis zum ersten. Ich hab Bilder von den Feiertagen, Bilder von meinem Opa. Ich war so verdammt traurig, als er tot war. Doch ich hab es konserviert und archiviert, ich hab's gespeichert. Paraffiert und nummeriert, damit ich's leicht hab. Denn ich weiß genau, bei mir läuft's nicht für immer rund. Doch was mir bleibt, ist die Erinnerung. In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf bewahr ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, damals als ich jung und wild war im Block. Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf. In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf bewahr ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, als wir das erste Mal gechillt haben im Block. Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf. Sido, Bilder im Kopf, hier um 8:22 in 1 Live. Und jetzt schocke ich euch mal eine kleine Runde. Das Ding hier, das ist schon 3 Jahre alt. George Ezra. Mit Budapest war der ganz, ganz große Ohrwurm wahrscheinlich von uns allen 2014. So, dann hat es ein bisschen gedauert, aber jetzt ist der Mann wieder zurück mit einem neuen Song. Und da hat er sich auch wie bei Budapest so ein bisschen vom Reisen inspirieren lassen. George Ezra ist einfach mal nach Barcelona gefahren, hat sich ein Zimmer gemietet, hat sich da reingelegt und hat einfach mal so alles auf sich zukommen lassen. Und in Barcelona kann man ja ganz gut chillen. Und genau so klingt es ja jetzt mittlerweile auch, seine neue Single, die er rausgebracht hat. Sometimes you need to be Don't Matter Now, George Ezra in 1 Live. Shut the door, unplug the phone. In a language they don't know. Well, I don't think about that stuff. No, I don't think about that stuff. It don't matter now. Build a castle out to sand. And it won't stand. It don't matter now. But with a suitcase in your hand, it don't matter now. Well, I don't think about that stuff. No, I don't think about that stuff. It don't matter now. Your way on through the crowd. It don't matter now. Change your name, you won't be found. It don't matter. Well, I don't think about that stuff. No, I don't think about that stuff. It don't matter now. live. Bring it back on it, give me the thing, become a waffle, lock on it. Wine it, wiggle it, set the chop on it. Two more shots, now we in a hot panic. Two girl and I'm ready for jump on it. True to my word, I'm ready for thump on it. Ready for run on it, ready for dump on it. Tag team in fire truck, we pump on it. Heads up high, we burning up the sky. We got the dance all crazy, got the club on fire. I like the way you dance, you got me in a trance. My baby, she don't mind at all. Girl, I got you so high, and I know you like. So come on, push it on me, if it feels alright. Put it drop it low and bring me up. No, she doesn't mind, I, she doesn't mind, I, she doesn't mind. Girl, I got you so high, and I know you like. So come on, push it on me, if it feels alright. Put it drop it low and bring me up. No, she doesn't mind, I, she doesn't mind, I, she doesn't mind. Girl, I got you so high. Wine it for wine it, girl. Same time of time, she a time it, girl. Same time I line me, I line it up for co-sign it. Prime me, I prime it, girl. This ain't a crime, I'm a climate, girl. Set the temperature, the climate, girl. Check the rhyme with me, I rhyme it. She combine it, this up for a private world. Shy about it, ain't telling no lie, girl. I'm an animal, animal, animal, animal. I'm breaking it down for the night, and I want you to come for the ride. Let's win it all, win it all, win it all, win it all. Let's go. Stauschau. Halb neun, immer noch überall freie Fahrt. Eins live. Mit Maike Greine. Guten Morgen, Sektor. Die Polizei in den USA hat jetzt neue Regeln aufgestellt. Mit dem Ziel, dass man bei einer Kontrolle nicht erschossen wird. Kein Scherz, ich habe mit unserer Korrespondentin Martina Butler in Washington gesprochen. Alles dazu hört er gleich hier in Eins live. Just a young girl. With a quick fuse, I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number, I was lightning before the thunder. Thunder. Thunder, lightning and the thunder. about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping. Wieder lila sind. Guck, da oben steht ein neuer Stern. Yeah. Kannst du ihn sehen bei unserem Materia, Jascha und Miss Platinum mit den lila Wolken hier in 1 Live. Schulterblick anschnallen, rückwärts einparken, das lernt man bei uns beim Führerschein. Wie schaffe ich es, nicht von der Polizei erschossen zu werden, ist aber bei uns nicht dabei, in Arizona, in den USA, jetzt schon. Das wird ernsthaft in die Richtlinien für Autofahrer aufgenommen. 1 Live-Reporterin Martina Butler in den USA. Wie soll ich mich denn verhalten? Also wenn sie dich anhalten, erstmal drin sitzen bleiben, angeschnallt, Hände auf das Steuerrad und dann Fenster runter und abwarten, was im Endeffekt der Polizist dir sagt. Und dann bloß nicht irgendwie gucken, ob deine Papiere im Handschuhfach sind oder sonst irgendwie rumfummeln, irgendwas, was jemanden nervös machen könnte, sondern sitzen bleiben und abwarten, was dir eben der Polizist sagt, was du machen sollst. Und wenn ich mich an irgendwas nicht halte und trotzdem zum Beispiel gerade irgendwie nach meinem Handy greife oder so und ich werde angeschossen, bin ich selber schuld? Also es kommt natürlich darauf an, was genau da jetzt vorgefallen ist. Das kann man jetzt so pauschal nicht sagen. Wir sehen natürlich, dass es einige Fälle gab, wo vor allem Schwarze, wenn sie in eine Polizeikontrolle gekommen sind, in den letzten Jahren erschossen wurden. Allerdings muss man sagen, dass in den meisten Fällen die Polizisten nicht verurteilt wurden, weil eben gesagt wurde, der hat eigentlich nur so gehandelt, weil er sich bedroht fühlte. Du hast gerade gesagt, dass vor allem viele schwarze Bürger in den USA erschossen wurden. Ist das denn auch ein Problem von Weißen? Also in der Mehrzahl sind es Schwarze, die so betroffen sind. Aber ich habe hier zum Beispiel auch mit einem Deutschen geredet, dem das hier in Washington passiert ist. Der ist angehalten worden auf der Straße von der Polizei, weil er falsch abgebogen ist. 2-Meter-Mann, ausgestiegen, ganz brav, damit er sagt, oh Gott, bloß alles richtig machen. Und da hat eben die Polizistin zu ihm gesagt, bleiben Sie das nächste Mal bitte drin sitzen. Weil Sie sind mit 2 Metern ein richtig großer Mann. Das kann schon ziemlich bedrohlich wirken. Wir wollen es ja nicht hier gefährlich werden lassen für beide Seiten. Also von daher nächstes Mal bitte einfach drin sitzen bleiben. Es gibt also auch Fälle, wo es anders aussieht. Aber natürlich hat sich dieser Mann danach gefragt, was wäre gewesen, wenn ich schwarz gewesen wäre. Warum stellt sich diese Frage aktuell überhaupt? Also die Frage stellt sich natürlich vor allem, weil in den letzten Jahren einige Menschen hier in den USA von der Polizei erschossen wurden. Und zwar vor allem, wenn sie zum Beispiel angehalten wurden, weil sie ein kaputtes Rücklicht hatten. Das ist gerade in Minnesota passiert. Letztes Jahr, da ist nämlich ein Mann angehalten worden. Und der hat im Endeffekt ganz klar gesagt, Leute, so und so sieht's aus. Hat also klar kommuniziert. Es saß noch seine Freundin mit im Auto und die kleine Tochter. Aber offenbar fühlte sich der Polizist in dem Moment so bedroht, dass er auf ihn geschossen hat und ihn erschossen hat. Und das war nochmal so ein Aufrütteln für viele hier in den USA, die gesagt haben, Moment, das kann doch einfach so nicht gehen und so nicht sein. Und deswegen diskutieren die Leute darüber. Gerade letzte Woche ist wieder eine Frau erschossen worden von der Polizei bei sich zu Hause, nachdem sie den Notruf gerufen hat, um zum Beispiel auch darüber zu berichten, dass sie beobachtet hat, wie jemand sexuell belästigt wurde. Und am Ende war sie tot. Also das ist wirklich etwas, wo natürlich dann viele aufmerksam werden und sagen, da müssen wir drüber reden, wie die Polizei mit den Menschen umgeht und wie man das alles sicherer machen kann. Neue Regeln für Autofahrer in Arizona, um zu vermeiden, dass die Polizei bei Kontrollen schießt. In Washington war das Martina Butler. He calls me the devil, I make him wanna sin. Every time I knock, he can help but let me in. Must be homesick for the real, all the real estate gets. You probably still adore me, with my hands around your neck. You feel the warmth, yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from, yeah. It's the darker side of me that makes you feel so numb. Cause I like hell to burn when I'm not. Then you're by yourself, man, the answer to your prayer. A matter from heaven, we all gotta get fed. Can't let me know I'm wanted. Can't let me in your head. I'm not here to make you kneel, but it's praise that I get. You ain't gonna walk free, boy. Not finished with you yet, no. Can you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from, yeah. The darkest side of me that makes you feel so numb. Cause I'm hot like hell to burn when I'm not. Then you're by yourself. Am I the answer to your prayers? I'll give you the pleasure, heaven. And I'll give it to you. Hotter than hell. Morgen, Sektor 8.45 Uhr. Und ein besonderes, schönes Guten Morgen heute nach Paderborn, nach Dahlelsen, Schloss Neuhaus, Sande. Leute, dieser Tag gehört euch. Ich bin ja ganz stolz drauf, weil ich bin ja selber Paderbornerin. Und neben mir sitzt jetzt hier so ein Sauerländer. Ja, richtig so. Benny Bauerdick. Ja. Wo kommst du genau weg? Aus der Nähe von Olpe. Jetzt komm hier. Weg. Wo genau? Lennestadt. So, Lennestadt. Yeah. Ja. Lennestadt bestimmt auch sehr schön, aber der Tag heute gehört. Der Tag heute gehört Paderborn. Absolut. Wir haben die fette Aktion für euch. Wir spielen den ganzen Tag Musikwünsche aus Paderborn. Das machst du auch gleich bei dir in der Sendung nach 9 Uhr. Genau, also schreibt gern ruhig schon mal, wenn ihr mögt, eine SMS an die 88001 oder von mir aus auch direkt eine Mail zu mir rüber über 1live.de. Wir wollen einfach mal hören, wie klingt denn der Sommer in Paderborn. Also, weil heute wird es ja wieder zum Glück mal ein bisschen sommerlicher. Ja, es kommt auch schon so langsam hier so ein warmes Lüftchen durch das Studiofenster ins 1Live-Studio rein. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ey, da ist eine Sonne hier. Sonne, ich rede von der Sonne. Aber ja, Paderborn, Sommer in Paderborn, warst du schon mal da? Irgendwann mal vor 100 Jahren als Kind mit der Schule auf so einem Ausflug. Und ich habe aber von den Orten, von denen du gerade gesprochen hast, auch noch nie was gehört. Ja, ich alles schon wieder vergessen. Als Paderbornerin, ich war in Paderborn auf der Schule am Mastbahnplatz. Da kann man super parken, sehr günstig, ganz toll. Natürlich muss man mal in den Dom, der ist nicht so groß wie der in Köln, aber da auch war sehr ich schön. Aber auch. Genau, da war ich. Genau, mal. Und da gibt es auch zum Beispiel das Dommuseum nebenan in Paderborn. Und natürlich kann man heute mit Sicherheit auch im Pader-Quellgebiet abhängen. Da läuft die Pader durch, der kürzeste Fluss Deutschlands. Und das ist immer sehr schön. Das ist Musiker und das ist toll und man kann sich da hinhocken und was essen. Kann ich nur empfehlen. Maike Greine zitiert Wikipedia. Nein, das ist echt. Ich komme noch von da weg. Ich bin doch da groß geworden. Weiß ich doch. Musikwünsche aus Paderborn heute den ganzen Tag für euch hier in 1 Live und gleich natürlich auch bei Benny Bauerdick in der Sendung nach den Infos. Ne? Ja, absolut. Also immer her damit. Ich freue mich. Also 88001 schreibt uns gerne, liebe Paderborner. Und vielleicht ist der nachher auch nochmal dabei. Jax Jones und Demi Lovato in 1 Live. Für den Sektor. Jax Jones, 1 Live. All my ladies, wind to the left, split to the right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction, follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction, follow my simple instruction. You see me, I do what I gotta do, oh yeah. On the gas, there's no need to queue, oh yeah. Me and my crew, we got the juice, oh yeah. I'm bossy, cause I am the boss. Buy anything, I don't care what it costs. Stack like casino, I'm Monte Rossino. If you're the supreme, then I'm Diana Ross. All my ladies, wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction, follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction, follow my simple instruction. Step one, report to the dance floor when I say, oh yeah. Step two, tell mom you'll be out too late, oh yeah. Step three, pull up your bumper, cock up your waist, oh yeah. Step four, grab somebody now face to face and say that you're bossy, cause you are the boss. Buy anything, you don't care what it costs. Act like a casino, I'm Monte Rossino. If you're the supreme, then I'm Diana Ross. All my ladies, one to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction, follow my simple instruction. One to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction, follow my simple instruction. Yo, send me up everything we want, put it on me. They die not the realest star, cause she don't play. It's them love all the women do me thing. Girl love it, back up on it. Girl love it, stop up on it. Bad girl, no for the thing, no for the thing. Say enough for the thing. Bad girl, mashing up the thing, mash up the thing, pon him. Say that you're bossy, cause you are the boss. Buy anything, you don't care what it costs. Stack like a casino, I'm Monte Rossino. If you're the supreme, then I'm Diana Ross. All my ladies, one to the left, play to the right. Follow my simple instructions.

In einem Club in Konstanz am Bodensee hat es in der Nacht Schüsse gegeben. Was da los ist, hört ihr jetzt gleich in den Infos. Danach macht Benny Bauerdick weiter. Ich bin Maike Greine und wünsche euch einen schönen Sonntag. She knows she's in control. Turns the heat up and she lets me go. She wants me, then she done. She's the leader and I follow. My love, it's easy for you. Setting the rules and playing it cool. My heart like a broken cassette. Echoes in my chest, we're getting close. We're getting close. But she's too high to touch. Towards her, I don't care what I lose. And I'm dying just to prove it. But she's elusive, no matter what I do. My love is easy for you. Setting the rules and playing it cool. My heart like a broken cassette. Echoes in my chest. We're getting close, but she's too hot to touch. You make me feel like burning, burning up. No, you can't stop the hurting. Too hot to touch. You make me feel like burning, burning up. No, you can't stop the hurting. Too hot to touch. Oh. She's too hot. She's too hot. And I know where.